Kapitel 7. Die Passagiere sind jetzt alle wieder im Salon. Sie sind unruhig. Viele sind sehr nervös. Sie wollen eine Erklärung vom Kapitän. Nur ein Passagier meint: Hier ist ja was los. Da kommt die Lorelei und, Licht aus, Licht an. Wirklich ein toller Gag, Herr Kapitän. Ein paar junge Leute applaudieren ihm. Danke, danke. Aber liebe Gäste, ich möchte Ihnen kurz etwas erklären. Leider hatten wir ein kleines technisches Problem, aber das konnten wir schnell lösen. Schnell und gut wie unsere Schiffslinie. Jetzt applaudieren alle. Da stellt sich Tanja Lorelei Scholl neben ihn. Nicht wieder singen, wir haben genug davon, sagt der Kapitän leise zu ihr. Keine Angst, wir sind doch schon an ihr vorbei. Der Kapitän spricht weiter. Liebe Gäste, der Nebel ist weg, die Sonne scheint wieder. Wir fahren jetzt zurück nach Köln. Das geht etwas schneller den Fluss hinunter. Natürlich kommen wir ein bisschen später an, aber so sehen Sie Köln und den Kölner Dom im Abendlicht. Ich möchte Sie jetzt noch im Namen unserer Schiffslinie zu einem Getränk einladen. Auf eine schöne Rückreise, zum Wohl. Alle fühlen sich gut und sind froh. Jens Kuhlmann geht zu Julia und Fritz Kühn. Lieber Freund, deine Tochter hat uns sehr geholfen. Du, die kann was. Naja, wie der Vater. Das war doch keine große Sache. Ich mache das gern wieder. Julia freut sich. Ihr beide, ihr könnt jetzt immer kostenlos auf unserem Schiff fahren. Aber nicht wieder zur Lorelei, meint Fritz Kühn. Da müssen alle drei lachen. Jetzt erzählt Jens seinem Freund und Kollegen, was passiert ist. Fritz Kühn hat eine Erklärung. Du, ich denke, ich weiß, wer das war. Diese Lorelei ist in Wirklichkeit unsere Reiseleiterin. Sie heißt ja auch so. Meinst du? Denk doch mal, Jens. Immer wenn diese Reiseleiterin nicht da war, ist was passiert. Und immer mit dieser blonden Frau. Aber Fritz, diese Frau Scholl hat doch schwarze Haare. Da muss Julia lachen. Eine Frau kann ihre Haarfarbe schnell ändern. Zum Beispiel mit einer Perücke. Jens, ich sage dir, die ist ein bisschen verrückt. Pass auf, bis wir ankommen. Der Kapitän geht wieder hinauf ins Ruderhaus. Der Schrecken sitzt noch tief in ihm und er will jetzt alles unter Kontrolle behalten.